schau mich an, neue Schuhe, neues Outfit. Ich betrete Club, so als hätte ich einen Auftritt. Komm und sauf mit, die anderen sind auch dicht. Scheiß auf Alltag, weil jeder einen Fick darauf gibt. Ein Blick auf die Karte, die Preise wirken fair. Bei uns gibt es mehr Abstürze als bei Birken her. Lass uns heute einfach mal nicht über Sorgen labern, Homie. Bei uns ist es so nach dem Kater, ist vor dem Kater. Scheiße, so ein Lifestyle, der macht mich pleite. Fuck it, heute ist ein guter Tag, weil ich ein Hit schreibe. Und weil ich jedes meiner Lieder deiner Bitch zeige, will sie heute Abend noch zu mir und meinen Dick reiten. Ich brauche nur ein paar kalte Drinks und ein Big Pack. Und ich gebe deinen Leuten Funk Music wie Dipset. Jeder von euch weiß jetzt endlich, das alles ist King Shit. Mir kann nichts mehr meine Laune versauen, komm und sing mit. Heute ist ein guter Tag, heute ist okay. Ich schreib heute einen Hit, für mich heute kein Problem. Das ist mein Tag, das kann mir heute keiner nehmen. Ihr wollt alles sein wie ich, weil euch die Bräute nicht verstehen. Heute ist ein guter Tag, heute ist okay. Ich schreib heute einen Hit, für mich heute kein Problem. Das ist mein Tag, das kann mir heute keiner nehmen. Ihr wollt alles sein wie ich, weil euch die Bräute nicht verstehen. Heute ist mein Tag, ich fühl mich eins. Die Welt ist mir nicht genug, als würde ich ein Z3 fahren. Du musst dich eins fragen, warum bin ich so fly? Warum bin ich so nice und du nix von beidem? Anstatt zu versuchen, einen Hit zu schreiben, solltest du versuchen, mein Shit zu biken. Weil jeder Tag mein Tag ist, jeder Part ein Part ist, den ihr hört und denkt, oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Mach ein Bier auf und dreh das hier auf. Ihr fühlt euch gut, ja? Ja, wir auch. Es geht mir gut, schau, es sieht gut aus. Ich seh gut aus, vor allem ich seh nicht wie du aus. Ich übernehm das Game und du darfst mir zuschauen. Business heißt für dich, du holst deinen Hut raus. Die Kids jubeln und freuen sich, mich zu sehen. Heute ist ein guter Tag, heute ist okay. Heute ist ein guter Tag, heute ist okay. Ich schreib heute einen Hit, für mich heute kein Problem. Das ist mein Tag, das kann mir heute keiner nehmen. Ihr wollt alles sein wie ich, weil euch die Bräute nicht verstehen. Heute ist ein guter Tag, heute ist okay. Ich schreib heute einen Hit, für mich heute kein Problem. Das ist mein Tag, das kann mir heute keiner nehmen. Ihr wollt alles sein wie ich, weil euch die Bräute nicht verstehen. Das ist ein neuer Tag, das ist nicht euer Tag. Ich fühl mich blenden, auch wenn gestern Abend teuer war. Ich bin dressed, okay, mein Swagger ist erneuerbar. Ja, ich bin arrogant, wenn ihr schon so bescheuert fragt. Das ist kein Party-Song, der auf eurer Party kommt. Das ist nur das, was ich brauch, um aus dem Arsch zu kommen. Und um klar zu kommen, was ist mit euch Hongs passiert? So ein Song holt mich zurück, so wie ein Konterbier. Guck alle deine Homo-Nerds kragen, großer Fuck, ich bin frei, also Poloshirt tragen hoch, drink her. Darum lieb ich diesen Laden so. Ich trink mehr als gestern und ich war schon gestern Abend tot. Guck, ich schreib Hit, scheiß auf deinen Bleistift, gib mir nur das Mic, bitch. Morgen bin ich 30 und morgen weiß ich, dass alles vorbei ist. Also hebt dein Gas auf mich, weil heute meine Zeit ist.